Das Streben der Seele nach dem Sinn. In uns allen brennt eine tiefe innere Sehnsucht danach, ein Leben voller Größe zu führen, wahrhaft von Bedeutung zu sein, etwas Wichtiges zu bewirken. Es mag sein, dass wir an uns selbst und an unserer Fähigkeit dazu zweifeln. Ich bin jedoch zutiefst überzeugt, dass Sie tatsächlich ein solches Leben führen können. Sie haben das Potenzial dafür. Wir alle haben es. Es ist das Privileg von uns Menschen. Ich habe einmal den Kommandeur eines Militärstützpunktes besucht. In diesem Mann brannte ein inneres Feuer. Er wollte unbedingt in seiner Organisation einen wirklich bedeutsamen kulturellen Wandel bewirken. Er war Oberst und eigentlich hätte er nach über 30 Jahren beim Militär noch in jenem Jahr seinen Abschied nehmen können. Er war viele Monate lang Lehrer und Trainer in seiner Organisation gewesen. Ich fragte ihn, weshalb er weitermachen und eine so große Initiative auf sich nehmen wolle. Eine, die bedeutete, dass er gegen den Strom schwimmen musste, gegen die enormen, sich sperrenden Kräfte der Tradition, Lethargie, Gleichgültigkeit und des zu geringen Vertrauens. Ich sagte sogar zu ihm, Sie könnten sich ausruhen. Sie hätten einen schönen Ruhestand. Man würde ihnen zu Ehren Bankette veranstalten. Die Menschen, die ihnen nahestehen, und die Armee würden sie feiern und rühmen. Er wurde nachdenklich, schwieg lange und entschied sich dann, mir von einem sehr persönlichen Erlebnis zu erzählen. Sein Vater war vor kurzem gestorben. Als er auf dem Sterbebett lag, rief er seine Frau und seinen Sohn, den Oberst, zu sich, um sich von ihnen zu verabschieden. Seine Frau weinte die ganze Zeit über. Der Oberst aber beugte sich zu seinem Vater hinab und dieser flüsterte ihm ins Ohr. »Mein Sohn, lebe nicht so, wie ich es getan habe. Ich habe dir und deiner Mutter gegenüber nicht das Richtige gemacht und nie etwas wirklich Wichtiges bewegt. Versprich mir, dass du dein Leben anders gestalten wirst.« Es waren die letzten Worte, die der Oberst von seinem Vater, der kurz darauf starb, hörte. Doch für ihn waren sie das größte Geschenk, das größte Vermächtnis, das sein Vater ihm hinterlassen konnte. In jenem Augenblick entschloss er sich, von nun an etwas zu bewegen, in allen Bereichen seines Lebens. Später vertraute der Oberst mir noch an, dass er ursprünglich durchaus geplant hatte, seinen Abschied zu nehmen und ein geruhsames Leben zu führen. Insgeheim hatte er sogar gehofft, dass sein Nachfolger nicht so gut sein würde wie er selbst und dass das für alle offensichtlich sein würde. Nach diesem Schlüsselerlebnis mit seinem Vater entschied er sich jedoch, in seinem Stützpunkt nicht nur Veränderungen voranzutreiben und Prinzipien der dauerhaften Führung zu implementieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass sein Nachfolger mehr Erfolg haben würde als er selbst. Durch sein Bemühen, diese Führungsprinzipien in den Strukturen, Systemen und Prozessen seiner Organisation zu institutionalisieren, würde er die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, sein Vermächtnis von einer Führergeneration an die nächste weiterzugeben. Der Oberst sagte außerdem, bis zu jenem Erlebnis mit seinem Vater habe er wissentlich den leichteren Weg genommen, sich vor allem als Wächter über die Traditionen der Vergangenheit betrachtet und ein Leben der Mittelmäßigkeit gewählt. Als er neben seinem sterbenden Vater saß, habe er sich jedoch zum ersten Mal klar dafür entschieden, ein Leben in Größe zu führen, ein Leben mit wirklichen Beiträgen, ein Leben mit Bedeutung, eins, das wirklich etwas bewegen würde. Wir alle können uns bewusst dafür entscheiden, das Leben der Mittelmäßigkeit hinter uns zu lassen und ein Leben der wahren Größe zu führen, zu Hause, bei der Arbeit und in der Gemeinde. Jeder von uns kann diese Entscheidung treffen, wie seine Lebensumstände auch aussehen mögen. Die Größe kann darin bestehen, dass man sich angesichts einer unheilbaren Krankheit dafür entscheidet, geistig gesund und aktiv zu sein. Dass man im Leben eines Kindes etwas bewirkt, indem man ihm das Gefühl vermittelt, dass es Wert und Potenzial hat. Dass man Veränderungen in einem Unternehmen vorantreibt oder der Initiator einer großen Sache in der Gesellschaft wird. Es steht immer in unserer Macht, uns für ein großes Leben zu entscheiden. Noch einfacher betrachtet, dafür nicht nur einen guten, sondern einen großen Tag zu haben. Wie lange wir auch den Weg der Mittelmäßigkeit beschritten haben mögen, wir können uns stets dafür entscheiden, den Weg zur Größe einzuschlagen. Immer. Es ist nie zu spät. Wir können unsere innere Stimme finden. Nachdem Sie die Entscheidung getroffen haben, dem Weg zur wahren Größe zu folgen, können Sie Ihre innere Stimme finden, wenn Sie erstens Ihre innere Stimme entdecken, indem Sie Ihr wahres Wesen, das, was ich die drei wundervollen Geburtsgeschenke nenne, verstehen und die mit den vier Dimensionen unserer Natur verbundenen Intelligenzen entwickeln und integer benutzen. Hören Sie dazu Kapitel 4. Zweitens, Ihre innere Stimme zum Ausdruck bringen, indem Sie die höchsten Manifestationen dieser menschlichen Intelligenz entwickeln. Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen. Hören Sie dazu Kapitel 5.